Ich habe die Frauenrase geliebt, aber ich habe ihnen stets die Freiheit vorgezogen. Das mindert nicht, nein, erhöht nur seinen Nimbus, denn gerade durch das Gewitterhafte seines Einbruchs und Entschwindens bleibt ihnen Erinnerung an diesen einen und außergewöhnlichen, unvergleichbarer Taumel und Hingerissenheit, der Raptus der Entzückung, das unwiederholbare herrliche Abenteuer, und ernüchtert sich nicht wie bei anderen zu Gewohnheit und banaler Beischläferei. Jede dieser Frauen fühlt instinktiv einen Mann wie diesen unmöglich als Gatten, als treudienerischen Celadon. Nur als an den Liebhaber, den Gott einer Nacht, wird sie sich seiner im Blute erinnern. Obwohl er jede verlässt, wird keine ihn doch anders wollen, als er gewesen. Darum braucht Casanova nur genau so zu sein, wie er ist, also ehrlich in seiner ungetreuen Leidenschaft. Und er wird jede gewinnen. Ein Wesen wie das Seine hat nicht Not, sich zu verstellen, sich zu steigern. Es muss nicht lyrische und listige Künste der Verführung ersinnen. Casanova braucht nur seine aufrichtige Leidenschaft wirken zu lassen und sie wirbt für ihn. Vergebens werden deshalb schüchterne Jünglinge, um dem Meister das Geheimnis seiner Erfolge abzulernen, diese 16-bändige Ars Amandi durchblättern. Verführung erlernt sich so wenig aus Büchern, als Studium einer Poetik zur Dichtung verhilft. Diesem Meister vermag nichts abzulesen und abzulernen, denn es gibt keinen eigentlichen Casanova-Trick, keine Casanova-Technik des Kriegens und Kirremachens. Sein Geheimnis liegt einzig in der Ehrlichkeit seiner Begierde, in der elementaren Auswirkung leidenschaftlicher Natur. Ich sagte eben ehrlich. Ein bei Casanova erstaunliches Wort. Aber es hilft nichts. Gerade im Liebesspiel muss man diesem abgestraften Falschspieler und gerissenen Gauner eine Art Redlichkeit zuerkennen. Casanovas Beziehung zu den Frauen ist wirklich ehrlich, weil bloß bluthaft, bloß sinnlich. Beschämend dies zu vermerken, aber immer beginnt ja die Unwahrhaftigkeit in der Liebe erst mit der Einmengung höherer Gefühle. Der dumpfe, brave, bursche Körper selbst lügt nicht. Er übertreibt niemals seine Überspannungen und Begehrlichkeiten über das naturgemäß Erreichbare hinaus. Erst wenn der Geist und das Gefühl sich einmengen, sie, die ihrem beflügelten Wesen gemäß ins Grenzenlose führen, wird alle Leidenschaft übertreiblich, also lügnerisch, und fantasiert Ewigkeiten in unsere irdischen Beziehungen hinein. Casanova, der nie über den Rand des Körperlichen hinausschwelgt, hat es darum leicht zu halten, was er verspricht. Er gibt aus dem prachtvollen Magazin seiner Sinnlichkeit Lust gegen Lust, Leib gegen Leib und gerät niemals in Seelenschuld. Darum fühlen sich auch seine Frauen post festum nicht in platonischen Erwartungen betrogen, denn gerade weil dieser scheinbar Frivole keine anderen Entzückungen als die Spasmen des Geschlechts von ihnen fordert, weil er sie nicht sentimentalisch in Unendlichkeiten des Gefühls hinaufredet, wird er ihnen immer Ernüchterung ersparen. Es steht jedem frei, solche Art der Erotik, niedere Liebe, bloß geschlechtliche, hauthafte, seelenlose und animalische zu nennen, aber man rüttle nicht an ihrer Redlichkeit. Denn handelt nicht wirklich dieser lockere Luftikus mit seinem offenen und kerzengeraden Haben wollen wahrhafter und wohltätiger an den Frauen als die romantischen Schwärmer, die großen Liebenden, als etwa, um nur ein Beispiel zu nennen, der sinnlich-übersinnliche Freier Faust, der im Seelenüberschwang Sonne, Mond und Sterne beschwört, Gott und das Weltall in sein Gefühl für Gretchen bemüht, um aber doch, wie Mephistopheles längst vorauswusste, die hohe Intuition auf ganz casanoveske Weise zu beschließen und die arme 14-Jährige um ihr Kleinod zu bringen? Während hinter Goethes und Byrons Lebensweg eine Unzahl Frauen als zerbrochene, verbogene, zerschellte Existenzen zurückbleiben, eben weil Naturen höherer und kosmischer Art in der Liebe unwillkürlich das Seelische einer Frau so ausweiten, dass sie dann, dieses feurigen Hauchs nicht mehr teilhaftig, ihre irdische Form nicht mehr finden, richtet die Zunderhitzigkeit Casanovas eigentlich herzlich wenig Seelenschaden an. Er schafft keine Niederbrüche, keine Verzweiflungen. Er hat viele Frauen glücklich gemacht und keine hysterisch. Alle kehren sie aus dem rein sinnlichen Abenteuer unbeschädigt in den Alltag zurück, entweder zu ihren Männern oder zu anderen Geliebten. Aber keine begeht Selbstmord oder stürzt in Verzweiflung. Ihr inneres Gleichgewicht erscheint nicht gestört, ja eigentlich kaum tangiert, weil die geradlinige und in ihrer Eindeutigkeit urgesunde Leidenschaft Casanovas gar nicht bis an ihre Schicksalsschicht dringt. Er streift über sie alle nur wie ein tropischer Wind hinweg, daran sie aufblühen zu heißerer Sinnlichkeit. Er überglüht, aber versenkt sie nicht. Er erobert, ohne zu zerstören. Er verführt, ohne zu verderben. Und eben weil sich diese seine Erotik im festeren Gewebe der Epidermis abspielt und nicht im leichter zu beschädigenden der wirklichen Seele, zeitigen seine Eroberungen keine Katastrophen. Darum entbehrt Casanova als Liebhaber aller Dämonie. Er wird niemals tragödischer Held eines Schicksals, noch selbst problematische Natur. Er bleibt nur der genialste Episodist im Liebesspiel, den die Weltbühne kennt. Kein einziger denkwürdiger Brief, kein Vers seiner Hand vergültigt ein wirkliches Liebesempfinden über die bloßen Bettstunden hinaus. Ja, es ist fraglich sogar, ob man ihm überhaupt die Fähigkeit zu wirklicher Leidenschaft zusprechen darf. Denn Leidenschaft, die Amour-Passion, wie sie Stendhal nennt, widerspricht durch ihre jedesmalige Einmaligkeit schon solcher Tagtäglichkeit, entsteht sie doch nur selten und dann immer nur aus lange aufgestauter, gesammelter, gesparter Gefühlskraft, die endlich, erlöst wie ein Blitz, den geliebten Gegenstand entgegenfährt. Casanova dagegen vergeudet zu ständig seine Hitzigkeiten. Er entspannt sich zu oft, um höchster, blitzhafter Spannung fähig zu sein. Seine Passion kennt als bloß erotische nicht die Ekstase der äußersten einmaligen Leidenschaft. Man beunruhige sich deshalb nicht, wenn er furchtbar verzweifelt tut, sobald Henriette oder die schöne Portugiesin ihn verlässt. Er wird nicht zur Pistole greifen und tatsächlich zwei Tage später finden wir ihn schon bei einer anderen oder in einem Bordell. Kann die Nonne C.C. nicht mehr von Murano ins Casino kommen und erscheint an ihrer Stelle die Klosterschwester M.M., so gelingt die Tröstung überraschend geschwind. Jede eine ersetzt jede andere, und so hat man's nicht schwer herauszufinden, dass er als echter Erotiker niemals vollkommen verliebt war in eine seiner vielen einzelnen Frauen, sondern in den ewigen Plural, in den unablässigen Wechsel, die Vielzahl der Abenteuer. Selbst glitscht ihm einmal das gefährliche Wort aus: Schon damals fühlte ich dunkel, dass Liebe nur eine mehr oder weniger lebhafte Neugierde sei. Und diese Definition fasse man an, um ihn zu fassen, und breche das Wort Neugierde gut auseinander. Neugierde. Immer neue Gier, nach immer Neuem, nach immer anderen Erfahrungen, an immer anderen Frauen. Ihn reizt niemals das Individuum, sondern die Variante, die unablässig neue Kombination auf dem unerschöpflichen Schachbrett des Eros. Wie Einatmen und Ausatmen, so selbstverständlich und naturgemäß ist sein Nehmen und Lassen. Und dies rein funktionelle Genießen erklärt, warum Casanova als Künstler eigentlich keine seiner 1000 Frauen uns wahrhaft seelenplastisch macht. Herzhaft gesagt, erregen alle seine Schilderungen den Verdacht, er habe allen seinen Geliebten gar nie recht ins Gesicht gesehen, sondern sie eben nur in certo punto aus einer gewissen, höchst mittleren Perspektive betrachtet. So bleibt von den unzähligen Henrietten, Irenen, Babetten, Maruchas, Ermelinen, Marcolinen, Ignatias, Lucias, Esters, Saras und Claras, man müsste eigentlich den ganzen Kalender abschreiben, nicht viel anderes zurück als ein fleischfarbenes Gelee warmer, wollüstiger Frauenkörper, ein bacchantisches Durcheinander von Ziffern und Zahlen, Leistungen und Begeisterungen. Durchaus die Darstellungsart eines Berauschten am Morgen, der schweren Kopfes aufwachend nicht mehr weiß, was und wo und mit wem er nachts über getrunken. Keine Kontur des Körpers, geschweige denn der Seele, von diesen 80 Schockfrauen wirft in seiner Darstellung plastischen, psychphysischen Schatten. Er hat sie alle nur in der Haut genossen, in der Epidermis gefühlt, einzig im Fleische erkannt. Und so verrät uns deutsamer der präzise Maßstab der Kunst als das Leben selbst den ungeheuren Unterschied zwischen dem bloß Erotischen und dem wahrhaft Liebenden, zwischen dem, der alles gewinnt und nichts behält, und jenem, der weniges erringt, aber durch Seelenkraft dies Flüchtige zum Dauerhaften steigert. Ein einziges Erlebnis Stendhals, dieses im faktischen ziemlich tristen Liebeshelden, sondert mehr seelische Substanz durch Sublimierung ab als hier 3000 Nächte. Und in welche ekstatischen Zonen des Geistes der Eros emporzuführen vermag, davon geben alle 16 Bände Casanovas weniger Ahnung als ein vierstrophiges Goethe-Gedicht. Im höheren Sinn betrachtet sind darum Casanovas Memoiren mehr ein statistisches Referat als Roman, mehr Feldzugserlebnis als Dichtung. Ein Codex Eroticus, ein abendländisches Kamasutram, eine Odyssee der Wanderungen im Fleische, eine Ilias der ewigen Mannesbrunst nach der ewigen Helena. Ihr Wert beruht auf Quantität, nicht auf Qualität. Sie werden wertvoll durch die Varianten und nicht den Einzelfall, nur durch Vielform, nicht aber durch seelische Bedeutsamkeit. Eben aber um der Fülle dieser Erlebnisse willen hat unsere Welt, die fast immer nur den Rekord registriert und selten die Seelenkraft misst, Giacomo Casanova zum Symbol des phallischen Triumphators erhoben und mit dem kostbarsten Kranze ihres Ruhms, der Sprichwörtlichkeit, gekrönt. Ein Casanova, das heißt heute zu Deutsch und in allen europäischen Sprachen Ritter unwiderstehlich, Frauenvielfraß, Meisterverführer. Und repräsentiert dem männlichen Mythos genau, was Helena, Phryne, Ninon de l'Enclos im Weiblichen.